Mann erstmal auf unser Land war und bin am Savuma gekommen. Na, war du schießt in Bremen geboren. Meine Eltern kommen aus Teheran, das liegt in Iran. Ich heiße Afros Ranjwa und bin am 3.1.1996 geboren, in Bremen geboren. Meine Eltern kommen aus Teheran, das liegt in Iran. Mein Iranier, euer Mann, ihr habt mir Iraner. Ich spreche Iranisch und Deutsch. Besonders in meinem Leben auf Iranisch ist meine Mama und mein Papa und das Essen, wenn wir nach Iran fliegen. Und mein Koffer ist eine PlayStation-Hülle, wo man kämpfen muss und da sind zwei Frauen drauf. Etwas von der Küche, eine Schokolade, ein Überraschungsei, da war eine Armbanduhr drin, das ist blau, das kann man aufmachen, aus dem Iran kommt das her. Ein Buch, ein Bilderbuch, von rechts nach links. Man muss auch von rechts nach links lesen. Das kommt aus der Küche. Das Gelb, und Kekse, mit Pistazien drin, ein bisschen. Ein Armband aus Iran, das Blau-Silber. Pistazienkern, ne? Reis, ein Haargummi mit Haare dran, ein Gürtel. برای آخرین بار دست من